Dialog 2. Guten Tag, Frau Weber. Mein Name ist Krüger. Ich bin mit einer Umfrage für das Marktforschungsinstitut MAFO beauftragt. Dürfte ich Ihnen einige Fragen stellen? Gerne, aber ich bin so überrascht. Warum haben Sie gerade mich ausgewählt? Sie zählen zu einer Repräsentativgruppe von Bundesbürgern, deren Konsumgewohnheiten uns besonders interessieren. Sie können beruhigt sein, alle Fragen werden streng vertraulich und anonym ausgewertet. Wenn Sie mir das zusichern, bin ich gerne bereit, auf Ihre Fragen zu antworten. Nun gut, also zuerst zu Ihrer Person und Ihrer Familie. Darf ich nach Ihrem Alter und Ihrem Beruf fragen? Ich bin 38, glücklich verheiratet und wir haben 2 Kinder von 3 und 6. Von Beruf bin ich Werbetexterin, arbeite jedoch zu Hause. Durch Telearbeit kann ich meinen Beruf ausüben, mich aber auch um die Kinder kümmern. Und Ihr Mann? Er ist leitender Angestellter bei einer Versicherung. Fragen von 26 bis 30. 26. Um welche Art von Gespräch geht es hier? 27. Welchen Beruf übt Frau Weber aus? 28. Was sagt man über Telearbeit? 29. Warum werden Frau Weber die Fragen gestellt? 30. Was ist die Firma MAFO?